unscheinbar. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo, liebe Zuhörerin. Willkommen im Schaumbad-Podcast, der Podcast der guten Laune und Liebe. Und der Liebe, ja. Und ganz der Nationalsozialisten. Wir reden drüber. Genau. Ja. So früh darfst du mich heute nicht überfordern. Das ist nicht gut. Wir sagen, es ist morgens 8.25 Uhr bis jetzt. Ist jetzt 8.25 Uhr? Es ist 8.25 Uhr am. Okay. Du bist noch ein bisschen müde. Für mich ist das ja meine produktivste Zeit. Stimmt, ja. Wie war dein Morgen? Mein Morgen war super. Ich müsste dann aber aus der Wahrheit raus. Ich war heute Morgen noch gar nicht in Baden-Württemberg, sondern habe im Saarland geschlafen. Deswegen klinge ich auch so mitgenommen. Gott, im Saarland. Ich habe mir ein Hotelzimmer mit einem Zauberer geteilt im Saarland. Mit einem Zauberer im Von Saarland? Von dem ich dich übrigens nicht grüßen soll. Der war ja auch mal Gast bei uns, deswegen... Okay. Aber ich bin heute Morgen tatsächlich im nebelverhangenen Saarland aufgewacht, in Neunkirchen, mit Blick auf die Bahngleise und den Decathlon-Campingbedarf-Großhändler. Das klingt, am Anfang hat es sich noch ein bisschen angehört wie der Anfang von einem Fantasy-Epos. Ja, hätte auch mit einem Zauberer im nebelverhangenen Saarland aufgewacht. Ja. Und dann kommst du mit deinem scheiß Decathlon gegenüber. Ja, so war es, aber das ist die Wahrheit. Saarland. Das ist leider die Wahrheit. Ja, deswegen bin ich noch ein bisschen angeschlagen, weil ich keine Baden-Württemberger Luft hatte. Ich hatte mich ja schon dran gewöhnt. Zum Glück. Das ist eine geile Bumsstimme auf jeden Fall. Ja, stimmt. Endlich habe ich auch mal so eine verlebte Stimme. So. Hallo. Ich bin. Wer redet denn überhaupt so viele? Der Typ, Anne der. Cool, der Typ, der in eine Werbung einspricht. Ja. Ja. Ja. Eckler und Koch. Knickknack. Knickknack. Lad, lad. Säuber, säuber. Boom, boom. Zack, boom, peng. Alle tot. Alle tot. Außer Heckler und Koch-Besitzer. Kaufen Sie Heckler und Koch. Ich habe mir die Frage gestellt, ob tatsächlich in den USA, ich habe noch nie Ami-Fernsehen wirklich die Werbung verfolgt, ob da vielleicht Knarrenwerbungen auch laufen. Ich könnte mir vorstellen. Ich glaube nicht. Nee? Also denke ich, ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht. Ich denke mal, das wird wie Tabakwaren oder... Es ist doch, wir wollten doch auch mal ein bisschen interaktiver sein. Schreibt uns doch mal in die Kommis. Call to action. Falls ihr einen schönen Waffenwerbespot aus den USA kennt, wir würden den gerne sehen. Also Peter würde ihn gerne sehen. Ich würde ihn mir anschauen. Ich glaube es nicht. Also ich weiß, dass früher in den amerikanischen Quellekatalogen, also das Äquivalent dazu, keine Ahnung wie die hießen, wahrscheinlich da waren Waffen auf jeden The Fall. The Source. Nee, warte, wie heißen die? Sotheby's oder so? Ah ja, ja. Kann das sein? Egal, da waren irgendwie, also das habe ich mal in so einem Video gesehen, der hat echt umgeblättert. Auf der einen Seite waren Videospiele und Super Nintendo und was weiß ich, und auf der nächsten Seite waren dann Gewehre. Ja, es ist ein schönes Land, muss man wirklich sagen. Man darf keinen Nippel zeigen, aber geile Wummen. Geile Wummen. Also aber ich glaube heute auch nicht mehr, weil dieser Typ in dem Video hat gesagt, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Okay. Deshalb denke ich mal, dass es auch nicht in der Glotze läuft. Vielleicht laufen wir uns auch schon wieder in nationalen Stereotypen. Nur weil du am Anfang der Folge schon Nationalsozialismus gesagt hast. Auf die Waffen bin ich gekommen, da gebe ich zu. Ja. Ja. Sollen wir mal weg von Nazis und Knarren? Du siehst heute frisch aus. Muss ich echt mal loben. Ja, also es ist schade, dass die Zuhörerin das nicht sehen können. Weil, wow, irgendwie ich bin gestern, das blühende Leben siehst du aus. Ich bin gestern um 21 Uhr eingeschlafen und heute Morgen um 9 aufgewacht. Na, dazwischen bin ich auch mal, war ich mal eine halbe Stunde wach. Bin vom Sofa ins Bett. Ach, schön. Und dann hatte ich so viel Panik, dass ich nicht wieder einschlafen kann, weil es war irgendwie 2 Uhr nachts oder so. Ja. Und aus Panik bin ich dann eingeschlafen. Oh, das ist auch mal schön, das Einschlafen. Panik einschlafen, kennst du wütend einschlafen? Vor Wut einschlafen? Ja, dann wachst du morgens mit geballten Fäusten auf und kannst deine Finger nicht mehr spüren. Ja, genau. Bin ich so wütend, ja. Wut-Mittagsschläf. Ja, ich wurde in den Schlaf gezaubert. Das war mein großer Vorteil, weil ich tatsächlich mir ein Zimmer, kein Bett mit einem Zauberer geteilt habe. Das ist ja auch... Ja, getrennte Betten. Wir hatten Einzelbetten. Ich habe gebucht. Ich glaube, er war ein bisschen enttäuscht. Er hat gedacht, ach, so ein Herrenausflug. Vielleicht geht er auch mal zumindest kuscheln. Aber ich hatte Einzelbetten gebucht, ja. Okay. Es gab keine sexuelle Action. Nee, einfach nur schlafen. Aber der Zauberer hat da auch tatsächlich Bier in mein Wasserglas gezaubert den ganzen Abend und hat Schnäpse hergezaubert. Von daher bin ich Dieser auch verdammte. in einen komatösen Schlaf gefallen, weil vielleicht ganz gut war. Schön, um wie viel Uhr denn? Um 9 oder? Ja, wir haben jetzt 8 Uhr, gell? 8:31 Uhr. Ja. Genau. Am Morgen. Am Morgen, Ja, AM, dafür steht dann bin AM. ich vor 5 Stunden eingeschlafen. Ja. Naja. Nicht schlecht. War noch kurz im Hotel duschen, frühstücken Natürlich, und bin vom Saarland siehst nach gut Stuttgart aus, ja. gefahren. Ja, Ja. danke. Ja, das habe ich noch hinbekommen. Frisch geduscht, Ja. gut gelaunt. Ja, Und wunderbar. ich mache das jetzt immer so, dass ich so eine Podcaster-Stimme habe. So, hallo. Ja, ich, deshalb. Obwohl die ist sehr nasal Ich habe podcastig eigentlich eine irgendwie. ganz normale Stimme. Ich mache immer nur, wir machen es ja immer samstags und da habe ich immer meine Stimme kaputt Vom vom Schreien. Schreien. Vom Schreien, Vom ja. Schreien, ja. Weil du bist ja mittlerweile, kann man wirklich sagen, der Ausrufer geworden, der Neuigkeitenüberbringer. Du rennst immer mit einer Glocke durch Stuttgart an einem Samstag. Ganz genau. Klingelt und dann höret, höret, OB Kuhn hat gesagt, der Park muss grüner werden. Ich dachte, wir wollten nicht verraten, was wir hier so viel über unser Ja, Berufsleben, aber unser anderes. wenn du mal die Informationseule Stuttgarts bist, dann kann man auch mal darüber reden. Die Ja, ich muss ein Leute bisschen trennen eigentlich. sehen dich doch auf der Straße rumklingeln und höret, Ja, höret aber hier schreien. sehen sie mich ja nicht, sondern hören mich nur. Ah ja, stimmt. Ah, Ja, so scheiße. wissen die Leute jetzt, der Typ mit der Glocke ist Peter vom Schaumbad. Ja, genau. Ja. Scheiße. Höret, höret! Ach, das ZDF hat mich übrigens angefragt, Echt? wegen, ob wir nicht eine History-Folge machen können Okay. für die. Hättest du Lust? Weil wir Mit. sollen so ein paar lustige Anekdoten aus dem Privatleben von den Nationalsozialisten erzählen. Okay, irgendwann mit Fröschen und so, Ja, zum Beispiel. genau, die sind deshalb auf uns Ja. gekommen, weil wir immer so. Sitzen wir dann bei Guido Knopp in so einer Bluescreen-Box und reden. Nee, heutzutage ist schon grün, sowas. Ja, aber man sagt ja trotzdem noch Bluescreen-Box. Nee, Sagt man nicht mehr? das Green sagt man. Das Green. Im Green. Im Green. Wir drehen heute im Green, Ja, sagt dann man. siehst du, gut, dass wir nochmal drüber reden. Gut, dass mir das jetzt auch. Ich wäre, wenn jemand gesagt hätte, wir drehen im Green, wäre ich in meiner Golfausrüstung gekommen, Ja. weißt? Das wäre ja peinlich gewesen. Oh Gott, Herr wieso Kunz, sitzt denn Jean-Paul Herr Brüm, Prümnitz? was haben Sie für Schuhe an? Ja, meine Golfschuhe. Ich dachte, wir drehen im Green. Und Nee. habe mich schon gefragt, warum sie nicht auf dem Green sagen. Dachte, die vom ZDF sind wahrscheinlich ein bisschen doof. Sie arbeiten ja auch mit Guido Knopp zusammen. Ja, Stimmt. stimmt, ja. Ja, aber wärst du daran interessiert? Ja, können wir doch machen. Ne? Okay, cool. Aber nur, wenn wir Ich zu hab. zweit da sitzen dürfen. Ja, So. ja. Ja. Arbeitstitel ist Nationalsozialisten zu Hause, Täter und Väter. Das ist gut. Ist schön, ja. Täter und Väter. Täter und Väter. Ja, wir sind ja auch in der Karnevalssaison. Irgendwie Täter und Väter klingt so. Klingt nach guter Laune, aber auch ein bisschen nach völkischem Scheiß. Karneval. Täter und Väter. Ja, machen? Ja. Gut. Josef Goebbels soll ja viele Kinder gehabt haben. Hm? Damit würde ich zum Beispiel einsteigen. Josef Goebbels soll ja viele Kinder Und gehabt seine haben. Frau hat sie dann umgebracht. Genau. Also sowas in dem Film, oder? Der Untergang, oder Ja. was? Ja. Ich glaube ja auch schon, dass Bruno Ganz auch zur NS-Zeit schon Hitler gespielt hat. Weil er so alt ist. Nee, weil er den Hitler so gut macht. Das Ach war, so, ich ja. habe Bruno Ganz mal ausnahmsweise gelobt. Ich habe auch sonst keine Berührungspunkte mit Bruno Ganz. Ja, vom Alter her würde es auch passen. Er ist auch ungefähr 140, so alt wie Hitler jetzt, glaube Ja. ich. Ja. Bruno Ganz. Bruno Ganz. Heil Ganz. Ja. Siehst du, Heile, heile, heile deswegen, ja, das ist Gänschen. genauso wie hier hier Schorsch Aigner, dieses Double von Beckenbauer. Ah, ja. Deswegen haben, also Bruno Ganz hat auch die meisten Presseauftritte einfach gemacht. Ah, ja, kann gut sein. Ja. Und ab und zu, wenn sie wirklich keinen anderen hatten, Helge Schneider, weil der hat ja auch mal Hitler gespielt in dem Film. Stimmt, ja. Und Hitler hatte auch keine Kinder. Ja, Blondie halt. Das ist ja Ja. wie ein Kind. Man kann ja so eine Beziehung zu einem Hund aufbauen. Aber bei Täter und Väter würde Hitler keinen Beitrag kriegen. Doch Hundevater. Ja, Ganz am Ende. Ganz. Leute, die ihren Hund als ihr Kind bezeichnen, Sind verrückte Typen, sind oder perfekte Typen. Und was? das war Hitler ganz bestimmt nicht. Ja. Ah, schön. Schön, dass wir unsere Stärken heute schon zu Anfang ausspielen. Ich will den ganzen Hitler- und Waffenscheiß im ersten Part. Ja, damit du dein Geld wieder bekommst. Ja, will ich kurz abhaken. Geld von den Nationalsozialisten. Schön, wir sind im Abhaken wieder. Oh ja, abhaken. Ja. Super, also Werbung für Waffen hast du persönlich abgehakt. Ja, Waffen und Hitler haben wir jetzt genug, komm. Genau. Und du kriegst, glaube ich, auch von Guido Knopp Geld für Hitler sagen. Glaubst du, Hitler hat die Knopp hat die Namensrechte an Hitler? Mittlerweile glaube ich schon. Irgendwann Hitler kommt er halt mit seiner ganzen Dokumentation und keiner hat mehr veröffentlicht zu Hitler wie ich. Mir gehört die Marke Hitler jetzt. Und dann bringt er nämlich Tonschuhe raus oder so. Die neuen Hitlers, weißt du? Würdest du die kaufen? Hitler, ja. Würdest du die tragen? Was? Hitlerschuhe? Hitlers? Hitlers. Auch wenn sie Hitlers heißen, dann eigentlich. Ist da ein Hakenkreuz drauf dann statt so ein Nike-Logo? Darfst du ja in Deutschland nicht machen, aber. Oder das AfD-Zeichen könnten wir drauf machen. Stimmt. Oh. Sieht aus wie Nike. Stimmt. Nur andersrum, oder? Ja. Vielleicht haben AfD-Mitglieder auch schon so blau-weiß-rote Tonschuhe mit. Anstatt dem Nike, der ja einen Namen hat, der Swoosh. Ja, stimmt, ja. Haben ich dachte, das ist der Just Do It. Ja, ich glaube, der Swoosh soll das Just Do It an. Dort. Ah, okay. Ja. Entschuldigung, ja. Ja, schön. Aber. Ich habe dich unterbrochen mitten im Satz. Ja, ich bin heute eh fahrig. Also, ich werde in den Themen wechseln, wie sonst nichts Gutes. Okay, gut. Ja. Gut. Brexit. Brexit. Ja. Verdammte Scheiße. Order. Order. Ist null Thema für mich. Wie Dieselfahrverbot oder Handball-WM. Ja, wenn Themen zu viel auftauchen. Genau, wenn, ne, ich finde sie zu unbedeutend für die Hysterie darum. Ja. Na gut, Brexit ist schon bedeutend. Hysterie. Hysterie. Ja. Jetzt sind wir wieder bei Guido Knopf. Siehst du, ich bin heute wie ein Chamäleon. Ich fasse jedes Thema kurz an und du fragst dich die ganze Zeit. Auch die Zuhörerinnen werden sich jetzt fragen, so, wovon redet er eigentlich? Und zack, bin ich schon wieder beim nächsten Thema. Und dann wird zurückgespult, dann wird wieder vorgespult, dann wird zurückgespult. Und dann merken die Leute halt irgendwann so, das ist nicht schlecht geschnitten, der Typ ist einfach heute schlecht geschnitten. Ja, und ungekämmt. Ja, ich sehe ein bisschen wild aus. Ich dachte, ich gebe dir optisch den Look, den ich auch habe, so wie du ja frisch einfach aussiehst, wie aus dem Ei gepellt. Ich fühle mich auch. Aber ich bin ganz froh, frisch, dass wir unseren Gast heute nicht da haben. Oh ja. Du hattest ja eine Anfrage. Ja, der hat abgesagt. Ich hätte ihn schon genommen, aber lief nicht so gut. Nee, also der hat sich... Aussetzer oder? Gar nicht so gut. Also ich habe kurz mit ihm telefoniert. Okay. Ich habe es aufgezeichnet, sollen wir mal kurz reinhören. Das wäre eine Idee. Ja doch, ja. Hast du aufgezeichnet. Ich spiele es mal kurz vor. Ja. Horst, hallo, danke für deine Anfrage. Was meinst du, qualifiziert dich dafür, bei uns zu Gast zu sein? Weil ich auch sehr im Internet unterwegs bin. Nicht so sehr mit Ihnen und mit Twitter und so weiter, aber seit den 80er Jahren. Ah, okay, das ist schon was. In welcher Rolle wärst du denn dann bei uns? Dann wäre ich... Ja? Horst? Okay, ich leg dann auf, ja? Ja, da ist irgendwas falsch verdrahtet gewesen, ein bisschen, oder? Hänger. Ja. Aber er ist seit den 80er Jahren im Internet unterwegs. Ja, ist verrückt. Länger als Bill Gates. Und hier dieser Steve Jobs, Charlie Sheen. Charlie Sheen, also der war auch erst in den 90ern. Der war Early Adopter, glaube ich. Also wirklich ein früher Nutzer, weil. Aber noch nicht in den 80ern. Nee. Aber Charlie Sheen. Bist du online? Ich bin online seit. Schon die frühe AOL-Zeit. Ich hatte noch ein Modem, der diese Geräusche gemacht hatte. Datum will ich wissen. Nicht ungefähr. Warte mal, ich rechne mal. Ich würde sagen. 96 oder 97. Ah, okay. Ja. Ich seit dem 17. Juni 98. Wieso weißt du dazu genau? Weil das unser Passwort war. So. Und ist. Und ist, ja. Für all seine Accounts. Haschkiffer@aol.com. Ah, unsere E-Mail-Adressen haben wir schon mal hier verraten, unsere alten. Glaube ich. Ja, genau. Ja. Aber das ist ja auch das Login für AOL. Ja. Haschkiffer. Ich habe Lulu Records. Lulu Records. Auch gut. Ja, schade, dass er nicht geklappt hat. Ich glaube, der ist schon Politikprominenz, gell? Wir haben früher häufig mal über den geredet. So. Ja, genau. Dann hätten wir auch so ein steifes Interview führen können, wie damals Le Floyd, weißt du, dieser YouTube-Typ mit den Augenringen. Mit Merkel. Mit Merkel, wo er so ein edgy Interview gemacht hat. Sie sind ja schon auch eine hübsche Frau, aber sie machen auch gute Politik und ich mag ja Macht. Hat er gesagt. Warum sind sie so Frau? Nein. Okay. Das hat er gedacht. Kannst ja nicht die Kanzlerin sexuell anbaggern. Aber jetzt mal. Nachher bist du in der MeToo-Debatte, und zwar auf der falschen Seite, weil du die Kanzlerin bedrängt hast. Kannst du ja nicht. Ist ja unvorstellbar. Naja. Sollte man generell nicht machen. Warum sollte die mehr Rechte haben als andere Frauen? Ja, eben. Die Kanzlerin. Ich habe ja gesagt, man sollte das generell nicht tun. Ach so. Ja. Ah. Ja, wir haben da unterschiedliche Meinungen. Da bin ich genau auf deiner Seite. Ja. Ich habe schon gehört, der neue Ausrufer aus Stuttgart soll auch so ein Antänzer sein, mit seiner Glocke angebimmelt kommt. Höret, höret und sich mal an. Aber ich habe auch gehört, du reibst dich einfach an allem. Also, ich reibe mich an allem, ja. Ein edgy Typ, scratchy Typ. Themen, Weiber, Boys. Boys. Kanzlerinnen. Ich reibe mich an allem. Nutzvieh. Schränke. Ja. Saarländer. Ja. Das war's eigentlich. Cool. Ja, schön. Ja, schade, dann konnte, aber ich vermute mal, der Mann mit den Aussetzern spielt jetzt wieder in seinem Keller Eisenbahn. Tut, tut. Wie heißt denn die First Lady von, also seine Frau, von Horst Seehofer? Das ist eine gute Frage. Margot? Margot Seehofer. Margot Seehofer, klingt sehr einleuchtend. Klingt sehr gut, ja. Die Frau von Stoiber hatte ja einen lustigen Kosenamen von ihm. Ja? Der hat, oder hatte, Stoiber lebt ja noch genauso wie seine Frau, der nennt seine Frau halt tatsächlich Muschi. Muschi. Und zwar vollkommen im Ernst. Also ohne jeglichen ironischen Ton. Manche nennen ihre Katze so. Ja, aber Stoiber nennt seine Frau tatsächlich Muschi. Vielleicht auch sogar Muschi Stoiber. Ich kenne das, dass man seine Frau so nennt. Nur macht man gibt's da auch andere Begriffe, härtere. Ja, schon, aber gerne benutzt du rufst sie ja auch nicht so durch die Wohnung dann. Naja. Ja, okay. Cool. Also ich nicht, aber bin ja nicht verheiratet. Aber es gibt sicher Leute. Ja, meine eine Frau rufe ich auch so. Ich habe jetzt eine polygame Beziehung. Ich habe jetzt 3 Frauen und 2 Männer. Wir haben jetzt so die Mormonensache, obwohl die das ja eigentlich gar nicht machen. Das ist ja auch so ein Gerücht. Ja. Es gibt nur einen Teil der Mormonen, die mehr Ehen führen. Okay, so wie ein Teil der Araber. Fun Fact. Nee, ist gar kein Funfact, sondern ist tatsächlich Aufklärung. Auch Fun ist auch dabei. Fun ist auch dabei. Also Information muss ja nicht Fun ausschließen. Ja. Aber deswegen habe ich jetzt eine polyamoröse Eheverhältnis. Geil, und die eine nennst du Fotze. Würde ich niemals tun. Scheide. Nee, auch nicht. Muschi. Ja. Achso. Okay. Oh Gott. So leicht angeschlagen bist du mir heute zu forsch. Heute, ich glaube, ab dem nächsten Block muss ich Kölsch reden, nur zur Selbstverteidigung. Ich habe heute die Zügel in der Hand. Du hast die Zügel in der Hand und ich 12 Stunden Schlaf versus 5 Stunden Schlaf. Wie so ein altes Zirkuspferd, das durch die, nur ein letztes Mal durch die Arena getrieben wird von dir. So Jockey Peter auf lahmender Gaul Jean Paulchen. Das ist übrigens die letzte Folge. Danach verbuddel ich dich irgendwo, weil du tot umfällst. Ja, wahrscheinlich. Aber die Waffe wird nie jemand finden, gell? Nein. Nee, der hatte schon ein Loch im Kopf. Nee, also, mal Loch. Das war schon so. Ich finde gut, wenn wir das wenigstens auf Band haben. Oh shit, ja. Vielleicht lebe ich doch noch bis zur nächsten Folge. Wenn du heute Nacht wirklich stirbst, dann mache ich mich verdächtig. Ja, aber dann hat er dir noch keiner geschnitten. Das ist dein Vorteil. Ich lade trotzdem hoch. Wird jetzt dunkle Folge. Ach, schön wäre auch, wenn du so selbst hochlädst und dann. Ja, ich brauche ja die so Mörder brauchen ja immer Aufmerksamkeit. Ja. Wenn du Glück hast, kommen die 2 Tatortkommissare aus Stuttgart. Wenn du Pech hast, kommen die von Soko Stuttgart. Die sind ein bisschen edgiger. Ja, die prügeln dich erstmal und dann werden Fragen gestellt. So eine taffe Blonde. Ich glaube, die ist nicht mehr dabei. Ah, okay. Mittlerweile ist es eine taffe Rothaarige, glaube ich. Oh. Aber gefärbt rothaarig, also. Ah, okay. Edgy. Weil ich mag Rothaarige ja nicht. Ja. Irgendwie, das habe ich gestern gehört, das fand ich witzig. die Rothaarige da drüben, sprich die doch mal an. Nee, ich stehe nicht auf Rothaarige, die ganze Republik Irland macht meinen Schwanz weich. Okay. Das war irgendwie der Spruch, den habe ich, ich weiß gar nicht, wo ich den gehört habe, den Spruch. Das ist tatsächlich so ein Spruch, der... Ja, ein Spruch. Kommt aus einer Serie wahrscheinlich, oder? Ja, was war denn das? Was habe ich denn gestern geguckt? Ich weiß es nicht mehr. Ist auch scheißegal. Aber kennst du das Problem? Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben schon mal so Hype aufgerollt, aber wenn du Serien im Original guckst und da sind gute Witze drin und du willst die irgendjemandem erzählen, dann ist das, kann immer nur peinlich sein, weil du immer sagst, übersetze mal jetzt frei, weil das auch schon so klingt wie, ich gucke ja alles immer nur im Original. Oder du fängst halt an mit, dann doof auf Englisch zu reden, aber weiß aber auch nur noch die Hälfte von dem, was da eigentlich erzählt wurde. Also du kannst Witze aus Serien, kann man eigentlich, sollte man einfach, auch wenn man dran denkt und weiß, der Witz war gut, sollte man sich einfach eigentlich verkneifen zu sagen, in der Serie habe ich gesehen und der war voll lustig, ich übersetze jetzt mal frei. Also in dem Sinne, ach, du kennst die Serie gar nicht, also der eine Charakter ist eher so ein lustiger Dicker und der andere Charakter ist der alte Schwiegervater von dem lustigen Dicken, der dann mit dem Haus und zack, bist du in der Falle drin. Naja, scheiße. Ja, war auch übersetzt. Ich habe es tatsächlich auf Englisch geguckt, weil ich so ein geiler Typ bin und nur Englisch gucke. Ja, und dann war es jetzt auch übersetzt und damit wahrscheinlich beschissen übersetzt. Er hat gesagt, I love the whole nation of Ireland. Ireland. Wegen Eier. Ja. Keine Ahnung. Nee, den kriegen wir auch nicht mehr gerettet. Nee, den kriegen wir auch nicht gerettet. Es ist gut, dass wir auch gar nicht wissen, welche Serie das ist. Ich glaube, es war... Ich weiß nicht mehr. Naja. Aber wenn ihr Serientipps wollt, dann hört Podcasts, wo die Jungs sich nichts mehr zu erzählen haben. Also Fest und Flauschig oder so. Genau. Ja. Und wir reden jetzt über das Wetter. Wir reden über das Wetter. Reden wir über das Wetter? Nee, keine Ahnung. Nee. Serien sind ja das neue Wetter. Serien sind das neue Wetter. Ja. Weil jeder kennt sie. Alle reden drüber. Alle reden drüber. Das ist jetzt ein Ding. Serien. Also es das ist neuerdings, jetzt, ja. Zählt ja. jetzt zu diesen... Ich habe auch gehört, da soll jetzt so eine neue Serie rauskommen, da sind die Folgen nicht einzeln erzählt und dann zu Ende, sondern baut sich so ein ganzer Strang auf einer Insel, wo Leute mit dem Flugzeug abstürzen. Oh. Klingt gut. Forgotten oder kommt so. Kommt das auf ProSieben? Ja. Einmal die Woche? Einmal die Woche. Cool. Und man muss jede Woche warten und dreht fast durch, bis die nächste Folge kommt? So ungefähr. Und während der Folge dreht man auch fast durch, weil sie dauert nur 40 Minuten, aber... Es passiert nichts. Dank Werbung dauert sie eine Stunde. Ja, und, ja. Und man dreht fast und kann noch eigentlich gar kein Englisch, nur was Siebtklässler so können. Und lädt sie sich dann schon mal auf Englisch runter und guckt sie sich 3 Tage vorher an. Ja. Sowas. Sowas kommt so in der Art. Ja. Cool. Puh. Ich glaube, der Vorspann wird auch ganz so. Einfach so ein schwarzes Bild. Puh. Und dann kommt die Schrift Forgotten. Forgotten. Forgotten. Übrigens finde ich das, also wir sind ja Lost, kann man jetzt mal aufklären, finde ich das beste Serienintro. Ja, ich auch tatsächlich, ja. Ich habe neulich eine Folge Filmfights geguckt, das ist so eine Sendung, und da ging es darum, was ist das beste Serienintro. Und da hat Lost nee, Lost war da nicht dabei, aber ich dachte, warum nehmt ihr nicht Lost? Und wer hat gewonnen? Ich glaube, warte mal, das war Simpsons war eins. Also spielen 3 Leute gegeneinander. Das war Simpsons gegen True Detective gegen... Ich weiß es nicht mehr. Ich muss ja ehrlich sagen, je kürzer, desto besser. Deswegen liegt Lost weit vorne. Genau. Und Simpsons habe ich gehasst. Mich hat er auch richtig genervt. Also der Sofa-Gag, okay, cool. Ja, ja, aber... Und jedes Mal neu, auch cool. Aber ich habe da immer umgeschaltet dann tatsächlich. Ja, irgendwann kannst du ja auch Intros... Also ich meine, das ist ja... Eine Sache, die Netflix wirklich verstanden hat, da sitzt ja irgendwo ein sehr glücklicher Mensch, der diesen Intro-Überspringen-Button erfunden hat. Der hat jetzt eine eigene Insel, habe ich gehört, im Pazifik. Die kann man aber auch überspringen, wenn man möchte. Ja, genau. Also nee, die Reise dahin kann man überspringen. Immer wenn jemand auf Überspringen klickt, kriegt er 1 Cent. Genau, 1 Cent. Oder ein Euro-Cent. Davon, egal welcher Cent, also auch ein Dollar-Cent, so oft wie Intro überspringen geklickt wird. Das ist mein genial. Lieber Scholli, ja. Hier ist mein Cent und dann macht er einige Milliarden hat er. Denke ich auch, ja. Milliarden Cent. Einige Milliarden Cent. Aber er kriegt die auch immer in Münzen ausgezahlt. Immer so Rollen, die werden dann auf seine Pacific-Insel. Netflix gibt so fette Netflix-Laster. Deswegen kann man jetzt auch die Insel ganz gut bei Google Maps, nee, Google Earth, kann man die finden, weil da ist halt einfach so ein riesen gestapelter Haufen 1-Cent-Münzen. Penny Island. Penny Island. Und er hat sich auch hier diese Schauspielerin aus Big Bang, die Blonde, die bucht er sich manchmal für Penny Island und die muss einfach in ihrer Serienrolle da rumstehen. Ganz geil eigentlich. Ja, weil sie muss auch wirklich nur rumstehen. Nichts sagen. Ja, doch so ein paar berühmte Sprüche aus, aber frei übersetzt dann. Weil der ist Deutscher, der Typ. Ach so, ja. Natürlich ist der Deutscher. Und dann Deutscher. Muss Penny halt immer frei übersetzen, so Sprüche, die sie in Big Bang Theory gemacht hat, muss sie dann frei übersetzt im Deutschen dann sagen. Natürlich ist der Deutscher. Na klar. Natürlich. Die E-Mail wurde von einem Deutschen erfunden. Nee, glaub gar nicht. Alles. Die MP3 wurde auf jeden Fall in Deutschland erfunden. Das ist ja vom Fraunhofer erfunden worden tatsächlich. Ja, aber doch, Fun Fact. Oh, wir sind voll in der Technik. Ich hätte nämlich tatsächlich noch eine kleine, weil klein ist für unsere Rubrik, wer hat einen roten Iro? Sascha Lobo. Ja. Da hätte ich noch ein bisschen was zu erzählen, weil wir sind jetzt in diese Technik reingerutscht. Da können wir eigentlich mal den Abbinder nochmal reinfetzen. Dann machen wir mal wieder, jetzt geht's mit Sascha Lobo, oder wie heißt die Rubrik? So wie Sascha Lobo. So wie Sascha Lobo. So wie Sascha Lobo. Wer hat einen roten Iro? So wie Sascha Lobo. Okay, dann Feuer frei. Du hast einen roten Iro. So wie Sascha Lobo. Du hast einen starken Blick. So wie Sascha Lobo. Du hast eine feste Meinung. Du hast einen roten Iro, Sascha Lobo. Du hast einen roten Iro, Sascha Lobo. Du hast einen starren Blick, wie Sascha Lobo. Und eine feste Meinung, wie Sascha Lobo. So, jetzt bin ich gespannt, was hast du auf Lager? So wie Sascha Lobo. Ich habe mir einen Nintendo Mini NES endlich gekauft, um bei Folge 3 anzukneifen. Ah. Ja, ich habe das bei so einem Versandhaus im Internet, hatte ich mal eingestellt, wenn noch mal eins reinkommt, soll mir dieses Versandhaus doch mal bitte Bescheid geben. Und dann gab es sie nämlich für 50 Euro neu. Das ist gut. Ja, und dann habe ich mir die Mini NES auch noch gekauft. Und ich muss ehrlich sagen, wir sind ja beide im Besitz des Mini Super Nintendos. Ja, habe ich insgesamt 30 Minuten mitgespielt. Ich nämlich auch, vielleicht 2 Stunden, aber auf der Mini NES habe ich schon viel mehr gespielt. Weil die schlechte Grafik mit dem Gameplay noch besser funktioniert. Also Super Mario funktioniert auch heute noch besser als... Weil bei der Super Nintendo wollten sie schon zu viel grafisch rausholen. Deswegen sind die Spiele zum Teil ein bisschen... Ja, ich glaube, das ist auch ein Generationending, oder? Also für mich ist Super Nintendo die größte Konsole, die es je gab. Weil ich einfach ein paar Jahre jünger bin als du. Aber ich kann den Mini NES wärmstens empfehlen. Okay. Nee, ich kann den nicht wärmstens empfehlen. Aber jetzt habe ich beide. Habe ich mich kurz gefreut. Cool. Und wie gesagt, für einen Fuffi, für den wir noch vor 2 Jahren die ganze Zeit gesagt haben, oh, du kommst dann in dieses Teil rein. Kostet 200 Euro, 300. 300, der Preis ist immer mehr gestiegen. Ich bin froh, dass ich damals jetzt so viel Geld habe. Du könntest jetzt in die Vergangenheit reisen und das Ding verkaufen. Stimmt. Was kostet Plutonium für den Fluxkompensator? Ich glaube, mehr als eine Mini-NES, du dann wieder verkaufst. Aber du hast eine Zeitmaschine. Das ist ja nur die Differenz. Ja, vor allen Dingen, wenn du die Zeitmaschine hast, kannst du ja viel machen. Hm. Kannst ja auch zum Beispiel wetten. Das Erste, was ich ja machen würde, wäre auf einen Weltmeister ganz, ganz viel Kohle wetten. Weil du ja, die Weltmeister hat man ja mal abgespeichert. Wer war wann Weltmeister? Ja, ungefähr, ja. Ja. Zum Beispiel hier Hackel Schorsch auf dem Rodel 1997, würde ich sofort drauf wetten. Ja, weißt du das noch? Nö. Gut. Aber der hat ja alles gewonnen. Außer dieses eine Rennen, wo ich dann... Du musst so ganz abgefahrenen Scheiß tippen, wo du gute Quoten kriegst, wie Island kommt ins Halbfinale oder so ein Scheiß. Griechenland wird Weltmeister. Europameister. Da waren die Quoten wahrscheinlich richtig gut damals. Also so ein... Wenn du jetzt WM guckst, nächste WM, wenn du drauf tippst, dass Georgien Weltmeister wird oder so, die haben so eine Tausender-Quote. Ja, das ist schon ganz gut, gell? Also 1.000 draufsetzen. Ja, kannst du immer kannst du auf deinen Einsatz immer die Nullen draufsetzen. Ja. So geht Mathematik. Ah. Ja, die Sascha Lobo, das warte mich auch. Also deswegen, ja, ich wollte nur erzählen, weil ich wollte was mit Technik. Ich wollte auch einfach mal inhaltlichen Bogen schließen, weil ich mir das Teil tatsächlich letzte Woche gekauft habe und wir da so viel drüber geredet haben, wollte ich jetzt einfach sagen, jetzt bin ich Besitzer davon und finde sie gar nicht so schlecht. Außerdem sind sie ja tatsächlich auch Schmucker anzusehen, finde ich. Okay. Ja, ich sehe, deine Begeisterung dafür ist schon ein bisschen gesunken. Ja, ich sah den nebenher in meinem Handy rum, während du irgendwas Langweiliges erzählst. Das ist jetzt aber auch heute meine Aura. Ja, ich habe mir noch geguckt, ob ich noch was anderes habe. Ich habe noch ein paar Fun Facts. Cool. Ohne Technik-Kram. Wusstest du, dass Viktor Orban Träger des Franz-Josef-Strauß-Preises? Hätte ich mir fast denken können, weil die CSU lädt den ja ständig ein. Ich glaube auch, die haben irgendwie... haben die irgendwo so eine Viktor Orban Bronzestatue stehen und reiben sich immer dran. Irgendwie bringt so Glück, wenn du Orban das Näschen reibst. Da steht der Söder dann immer da und reibt halt. Du findest es gar nicht so beeindruckend. Ich fand es super witzig, als ich darüber gestolpert bin. Es verwundert mich halt überhaupt nicht, dass die CSU halt diesen Preis an Viktor Orban rausgibt. Also das ist halt schon ein bisschen her, dass er den Preis gewonnen hat. Also bevor er, glaube ich, jetzt so ein verrückter Despot wurde. Aber trotzdem ist es witzig. Da musst du aufpassen, wenn man andere Staatspräsidenten als verrückte Despoten bezeichnet, dann haben wir nachher hier so eine Klage wie dieser... Nee, das Gesetz haben sie doch seit 1. Januar 2018. Das ist doch außer Kraft, dieses Majestätsbeleidigungsding. Ach so. Das war doch dann in dem Zuge, haben sie das Gesetz doch abgeschafft. Och, das stammt irgendwie aus den 70ern, dieses Gesetz, Majestätsbeleidigung verboten. Dann kann ich ja jetzt endlich Schar mal von Persien zu schützen, haben sie das damals gemacht. Und dann, als Böhmermann mit seinem Gedicht kam, haben sie gemerkt, wir haben dieses Gesetz noch. Ah. Wir müssen den jetzt blöd bestrafen für so einen Quatsch. Ja, und dann sollte... Oder Erdogan hat, glaube ich, auch auf diesen Paragraphen gepocht. Und dann haben sie es aber abgeschafft, das Gesetz, soweit ich weiß. Das heißt also, ich kann endlich die Queen eine verkalkte alte Hippe nennen. Zum Beispiel Hippe. Hipster. Ich meine, die Queen hat ja auch Lady Di getötet, das ist ja allgemein bekannt. Stimmt, ja. Die stand nämlich im Tunnel und hat auf den Reifen mit einem, womit werfen die Briten wahrscheinlich gerne, mit einem Brieföffner hat sie auf den Reifen geworfen. Take care. Watch out, Lady Di. Lady Di. Hätte sie sich mal einen Briten gemietet. Be careful, Lady Di, be careful. Small steps. den Traum verfolge ich noch immer, meinen eigenen Briten so als Buddy zu haben, der immer neben mir läuft. Tatsächlich. Kriegst du eines Tages. Wer ist er? Andy. Ja, mit dem Brexit rückt er ja so ein bisschen in Ferne. Oder näher, weil sie alle pleite gehen, die Briten, und solche Schwachsinnsjobs machen, wie deutsche Lebensberatung geben oder mit deutschen Abhängen. Mit deutschen Abhängen. Vielleicht um eine Aufenthaltsgenehmigung in der EU zu kriegen oder so. Ja, vielleicht sollten wir jetzt schon... verschiedene Seiten, so Prit Buddy, Rand the Prit und so weiter, einfach online buchen, damit wir die dann tatsächlich als Agentur auch vermitteln können. Oder wir könnten Britinnen heiraten für Geld. Ja. Dass sie einen EU-Pass dann wieder kriegen. Oder wir vermitteln Britinnen willige deutsche junge Männer, die sie heiraten. Ja, oder wir heiraten sie alle. Marry. Aber nur die Geilen. Marry a Kartoffel. Ja. Oder Potato Pool. So nennen wir unsere Heirat. Potato Pool. Potato Pool. Ganz gut. You're looking for a German just to marry. You're looking for a German husband. Go to Potato Pool. Potato Pool. All German Kartoffels. Das ist dann unser Catchphrase. Weil glaubst du, die nennen uns gar nicht Kartoffeln, oder? Die wissen gar nicht, was das bedeutet. Nee, aber das muss man dann, das ist die erste Inklusion, die wir dann auch vornehmen. Die müssen ja wissen, dass man deutsche Kartoffeln nennt. Gehen wir mal eine Alliteration mit K, Krauts. Krauts und Kartoffels. Ja, okay. Ja, Kartoffelkrauts. Krautpool. Wir können ja auch einfach, wir nehmen das alte und das neue Kartoffelkrauts, so Potato Pool. You're looking for Kartoffelkrauts. Ey, Mann, bald sind wir reich. Bald sind wir reich, ja. Wehe, die Idee klaut jetzt jemand. Also, ihr könnt mitmachen. Ihr könnt eine hübsche Britin mit schlechten Zähnen heiraten. Weil keine rothaarigen. Quick, quick. Because redheads make my dick soft. schon wieder ein Stereotyp abgehakt. Ja. Super geil. Gut. Die rothaarigen sind noch die Iren. Hatten wir noch vorhin. Ja. Kannst du dich erinnern, dieser lustige Spruch habe ich gestern irgendwo in der Serie gesehen. Da hat er erzählt. Oh Gott, nee, lass mal, komm. Wir sind in so einer Zeitschleife. Das wäre super, wenn wir jetzt schneiden die Folge, machen wir einfach da jetzt den Cut und dann setze ich da nochmal an, so dass die Leute halt denken, wieso läuft denn jetzt? Und dann machen wir so drei Zeitschleifen einfach. Oder wir können halt ungefähr das Gleiche nochmal erzählen. Oh ja, immer ein bisschen anders. Nazi, ja. Hitler, Waffen, Hitler. Sascha Lobo. Horst Seehofer. Ja, aber ist ein guter Mann. Wer? Sascha Lobo. Sascha Lobo, der meint es nur gut. Der meint es nur gut. Genau. Ja, das ist ein humorvoller Mensch. Ja, aber du hast noch lustige, also noch ich mehr, lauter lustige Sachen. Das ist Materia, der Rapper. Ja. Das ist der mit der tiefen Stimme, gell? Ja, oder? Genau. Ja. So schön verstrahlt. Der ist in einem Stadtteil groß geworden, der Klein-Groß heißt. Das ist schön. Gut, oder? Ja. Bin ich auch drüber gestolpert. Wie schreibt man das? Klein, Leerzeichen, Groß. Also der, wahrscheinlich gibt es aber groß. Beide groß, oder? Also du schreibst klein auch groß und dann schreibst du groß, groß. Ich glaube schon, ja. Ja. Gut, das weiß ich jetzt nicht. Ja, doch, ja. Ich denke schon. Also es heißt klein, groß. Und als Eigenname ist, müsste dann eigentlich groß sein. Das ist kein Adjektiv, dieses lustig, klein. Ja. Eigentlich schon, aber auch Name. So wie Kleinkuchen. Kleinkuchen? Ist das denn ein Stadtteil Kleingroß oder ist das eine Stadt? Ein Stadtteil, in Rostock. In Rostock. Verzeihung. Macht doch nichts. Ja, das fand ich noch witzig. Und in Neuseeland ist Gebärdensprache Amtssprache. Unter anderem. Schön, oder? Das ist sinnvoll. Das ist schön. Das ist mal ein schöner Fun Fact. Da hatte ich natürlich auch mit ein paar Leuten auch vor letzte Woche tatsächlich die Unterhaltung, ob Gebärdensprache international ist und damit eigentlich eine Sprache, die, wo man einfach im Prinzip sich immer verständigen könnte, egal, also die Sprachbarrieren wegfallen würden. Aber es gibt verschiedene Dialekte der Gebärdensprache. Ja. Also viele Sachen, die in Deutschland dann gesagt werden, weil sie sich an Sprichwörtern orientieren, funktionieren dann im Ausland wieder nicht. Ja, es ist auch irgendwie mit Namen von Orten vor allem. Sind dann immer, okay, die sehen auch immer anders aus. Ja, genau, das ist dann, heißt dann, ja. Ja. Ja. Wie wird Stuttgart denn bestimmt, da macht man wahrscheinlich einfach so eine Bowl. Pferd oder so. Achso, du brauchst ja gar keine Geräusche. Ja, aber das ist, wir können ja jetzt mal eine Folge in Gebärdensprache machen. Ja, das wäre mein Service für unsere, oh Gott, unsere tauben Zuhörer. Aber da gibt es sicherlich auch technische Möglichkeiten, dass transkribiert wird, automatisch von so einem Programm. Das wäre doch schön mal zu wissen, ob wir einen Tauben, da muss man dann nicht Hörer sagen, glaube ich, sondern jetzt sind wir richtig politisch korrekt, Rezipienten haben. Oh. Und die Person lässt sich von einem Transkriptprogramm unsere Folgen tatsächlich als Text ausdrucken, um uns konsumieren zu können. Ich glaube, er bezahlt eher eine Person, die das transkribiert, weil die Software, das ist doch nicht gut, oder? Also da kriegst du so einen Schwachsinn, kriegst du nicht von Software transkribiert, ordentlich. Das nee, ist, ich glaube auch nicht. Dass man dem Inhalt folgen kann. Vielleicht folgt uns die Person deswegen noch immer, weil sie denkt, wow. Weil die entscheidenden Sachen vielleicht wird es ja, wird's auch besser. Ja. Vielleicht sollten wir unsere Folgen erst immer transkribieren lassen, in Textform bringen und dann nochmal vorlesen, dann sind sie wahrscheinlich viel besser. So wie, wahrscheinlich, ja. Google-Übersetzungen. Ich finde, Sätze wären ja auch schöner, wenn du sie in Google reingibst, in eine fremde Sprache rein, noch durch eine Sprache filtern und dann wieder zurück. Dann werden die ja eigentlich auch unterhaltsamer. Werden immer besser, ja. Ja. Ja. Da bist du nämlich total eloquent. Das ist so wie Raffinerie, also ja. Wortraffinerie. Es wird immer ja. reiner. Also aus, ey, ich muss mal wohin, wird dann halt, entschuldigen Sie, ich müsste mich kurz müsste aufstehen, um mich in den Waschräumen und dann kommt irgendwas in den Waschräumen scheißen zu gehen. Also der Satz geht ein bisschen kaputt. Ja, bisschen ehrlich, derbe ja. wird Google dann auch. Das Google ist bekannt für seine Derbheit. Hast du mal bei YouTube, da kannst du auch automatisch generierte Untertitel anmachen. Oh! Das ist ziemlich witzig. Also ein okay. kompletter Schwachsinn. Das ist doch, wir sind ja noch in der Rubrik so wie Sascha Lobo. Das ist ja. doch dein Techniktipp für, ja. für unsere Leute. Mein Techniktipp, macht's mal an bei irgendeinem Video, wo geredet wird. Ist gut. Es ist witzig, ja, okay. Weil es kompletter Schwachsinn ist. Cool. Vielleicht die Verleihung, wo Orban seinen Franz Friedrich Johannes Strauß-Preis von Johannes Martin Strauß. Söder verliehen bekommt. Ja, genau. Guckt Martin Marek Söder. Margot. Margot. Martin Margot Söder. Martin Margot Muschi Söder. Weil er ist jetzt die Sohn von Franz Josef Stoiber. Alle CSU-Größen, Täter und Väter, nennen ihre Frau Muschi. Wahrscheinlich. Obwohl, nee, wie hat... Bei der CSU ist ja immer ganz einfach, wie hat Franz Josef Strauß seine Frau genannt? Wie hat Franz Josef Strauß gebaut? Also CSU-Spitzenpolitiker denken ja heute noch, wie hätte der Franz Josef da gemacht? Stimmt. Ja. Wen gab es eigentlich vor Strauß? Weiß das irgendjemand noch? Ich glaube, die. Du bist doch so alt, du musst also, das doch wissen. Das ist jetzt tatsächlich nochmals gefährliches Halbwissen, sondern nur eine Vermutung. Zur vor Strauß war er erstmal Drittes Reich. Und ja, aber kam der direkt dann mit Gründung der Partei, was es sich Ende der 40er. Ja, soweit. Also er war der Erste, ja. Er war der okay. Adenauer der CSU. Ah, okay. Also Conny, der Conny hat die CDU fett gemacht und Strauß hat, weil er auch dicker war als. Achso, ich dachte, Strauß wäre später ein bisschen noch. Nee, ich glaube, der war tatsächlich von Anfang an dabei. Ich glaube, sogar Franz Josef Strauß ist da mitschuldig, dass Bayern ihre eigene Partei haben. Weil vorher gab es ja nur Zentrum. Mhm. Mhm. Die CDU war ja zur Weimarer Republik Zentrum, so hieß sie. Ich dachte, die waren bundesweit, diese, es gab so eine Zentrumspartei, die alle gewählt haben. Ja, das war die konservative Vorgängerpartei der CDU, war Zentrum. CDU, ja, ja. Genau. Und dann hat sich Franz Josef Strauß wahrscheinlich gedacht, dieser komische Rheinländer aus Köln, wir machen jetzt wieder eine konservative Partei. Dann hat machen er aber sozial mit rein. Machen, nee, das war die machen, CSU. Wir machen demokratisch mit rein. Da hat der Strauß natürlich gesagt, demokratisch, holen wir auch einfach ein Label. Ach, da wäre ja Helmut Kohl gewesen. Da holen wir doch einfach ein Label. So hat doch Kohl gesprochen. Hannelore, mach Licht an. Ich kann ihn nicht imitieren. Hannelore, mach Licht an. Da war immer so ein Satz, der bei Helmut Kohl, weil Hannelore Kohl ja später auch tatsächlich mit Licht nicht mehr so gut klarkam. Deswegen. Darf ich dich Muschi nennen? Franz Josef macht das auch. Nur wenn ich dich alter Fettsack nennen darf, hat sie dann gesagt. Hat sie wahrscheinlich auch gemacht. Ja. Denke ich so. Josef Goebbels soll ja übrigens auch Margot Goebbels. Franz Josef Goebbels. Franz Josef Goebbels soll ja übrigens auch Margot Goebbels. Muschi Goebbels. Muschi Goebbels sehr häufig fremdgegangen sein. Habe ich letztens bei der Kino-Knopf-Doku auf der Goebbels hatte keine moralische Integrität. Ja, ich war auch schockiert. Er hat ja immer so viel erzählt, weißt du, so. Verdammt. In der Wochenshow immer so glückliche Familie. Und da habe ich mich gefragt, wie verhält sich Ursula von der Leyen, Mann? Weil die haben ja auch so viele Kinder. Eigentlich ist das ja die. Die Margot Goebbels. Ursula von der Leyen ist eigentlich die Margot Goebbels des 21. Jahrhunderts. Uschi von der Leyen. Uschi von der Muschi von der Muschi, Leyen. Margot Uschi von der Leyen. So schließt sich der Kreis. Ja. Aber wie ist der Mann von Knarren-Uschi? Nee, Flinten-Uschi nennt man sich auch gerne. Uschi, ja. Wie ist der Mann von Flinten-Uschi so drauf? Das ist genauso ein Mystikum wie der Mann von Angie Merkel. Gute Frage, ist wahrscheinlich. Also die Jungs von CDU-Spitzenpolitikerin. Man weiß auch nicht, wie der Mann von Annegret Kramp-Karrenbauer aussieht. Vielleicht ist er ein schwuler Flüchtling aus Syrien. Wer jetzt, der von Annegret Kramp-Karrenbauer? Nee, von Flinten-Uschi. Flinten-Uschi. Und, also so wie Weidels. Ja. Und ich glaube, Annegret Kramp-Karrenbauers Mann, ich mag die Abkürzung ja nicht, deswegen breche ich mir lieber einen ab. Und ist okay. Mit meiner heutigen desolaten Lage. Kein Schwein weiß, über wen du redest, ja. Aber okay. Das ist diese ehemalige... Jeder weiß doch hier mittlerweile... Ach, du meinst AKK. Genau. Annegret Kramp-Karrenbauer. Ich glaube, der Mann taucht demnächst auch auf, aber erst, wenn er nochmal geschoren wurde nach dem Winter. Der hat ja jetzt noch gerade Winterfell drauf. weil die aus dem Saarland kommt. Ah, also, ja, okay, da musste ich kurz nachdenken. Ein kleiner, schöner Schafsbock ist er. Annegret. Ach ja, die werden nicht alt, die Saarlandwitze. Nee. Nee, nee, niemals. Er heißt auch tatsächlich Franz Josef Bock Karrenbauer. Also sie Bock hat seinen Namen hin, Bock Karrenbauer. Geil. Ja. Hätte sie mal tatsächlich den Potato Pool gewählt. Hätte sie jetzt so geil. Sind wir da offen? Können auch deutsche Frauen, deutsche Männer suchen, aber dann sind wir halt eigentlich nur so wie Parship oder andere Datingportale. Nee, Deutsche und Deutsche. Nee. Nein. Nee. Nein. Auf keinen Fall. Das könnt ihr so machen in eurer Freizeit, eure Schweinereien. Tinder oder Inzest-Scheiße. Elite-Partner, aber bei uns gibt es nur echte deutsche Kartoffeln für Briten. Wir können natürlich aber auch deutsche Kartoffelinnen, also Kartoffelchen, an britische Männer auch vermitteln. Ja. Oder auch Männer an Männer. Also da sind wir offen. Also bei Potato Pool kriegst du die, ganz modern, kriegst du die Kartoffel, die du haben willst. Genau. Ob schrumpelig. Schrumpelig. Oder eine schöne dicke. Ja, wir haben dann immer so eine schöne Marabelle. So eine schöne Marabelle. Wir haben eine Marabelle. Das ist eine Kartoffelsorte. Ja, ja. Mehlig kochen. Ich weiß, was wir gestern ausgerufen. Ja, stimmt. Wenn ihr Püree macht, nehmt die Marabelle. Nimm mal für Püree. Doch, da nimmt man schon. Ja, da nimmt man mal eine schöne Marabelle. Ja. Schöne Marabelle, ja. Aber für Bratkartoffeln wäre die Marabelle jetzt zum Beispiel nichts, ne? Da nimmst du auf jeden Fall eine Annabelle oder eine Sieglinde. Siehst du mal, wir haben Kartoffelwissen. Ja, wir sind Kartoffeln. Wir sind Kartoffeln? Ja. 15, 16. Kartoffel. Was ist deine Lieblingskartoffel? Also der Allrounder ist die Annabelle. Dann, aber das ist ein mehlig. Nee, das ist eine Festkorn. Okay, das ist eine Festkorn. Dann mag ich die Annabelle auch gerne. Okay. Ich kenn sonst nur Apfel. Also die Linde ist auch schön. Was ist denn so eine Urkartoffel, die jetzt wieder kommt? Der Heinrich? Das Bamberger Hörnle. Das Bamberger Hörnle. Stimmt, das ist so eine Urkartoffel, gell? Das ist so eine knotige. Knotige. Schön knotig. Es gibt ja auch lila Kartoffeln dabei. Habe ich mir Spaß gekauft. Ist ganz was Feines. Das ist hip. Ich habe nämlich tatsächlich mal im Supermarkt tatsächlich mir drei verschiedenfarbige, eine rötliche, eine lilane und eine helle geholt, um da draußen Kartoffelkarton zu machen. Und kam es an bei den Gästen? Oder ja, in meiner polyglotten Beziehung. Das ist übrigens auch ein Witz aus einer Serie. Polyglott? Das ist bei My Name is Earl, da will er polygam sagen. Ah. Er sagt immer polyglott. Ihr seid doch polyglott. Miesen Schweine. In der Serie lustig, jetzt wieder unlustig. Jedenfalls in meiner polyglotten Beziehung habe ich da draußen einen Kartoffelkarton gemacht. Mm. Und traurig ist halt, die dunklere Kartoffel hat ihre Farbe ans Wasser abgegeben. Ja, an die Soße, an die Sahnesoße. Mhm. Und damit aber die anderen Kartoffeln gefärbt. Und nachher waren sie alle rosa. Das war ein bisschen traurig. Ja, das ist doch immer, wenn man. Und sie waren halt mehlig. Und für einen Karton ist eine mehlige halt auch nichts Gutes. Ist tödlich. Ja. War eher dann so eine Püree-Auflauf nachher dann. Von selbst geworden. Weil sie durch die Sahne und die mehligen Kartoffeln ist halt so ein Püree-Auflauf geworden. Aber es hat wahrscheinlich trotzdem geschmeckt. Ja, wie überbackenes Püree. Geil. Karton und Püree kannst du eigentlich immer essen. Du kannst eigentlich alle Kartoffelprodukte. Nimm mir ein Kartoffelprodukt, was scheiße ist. Ich stehe tatsächlich nicht auf Kartoffelpüree. Okay. Mag ich nicht. Nazi. Ja. Das ist nichts Neues. Und wie findest du in Form gebrachten Kartoffelpüree, der dann frittiert wurde. Also, um kurz zu machen, Kroketten. Lecker. Aber das ist ja auch in der Mitte eigentlich Püree. Ja, ich esse auch nur das Außenrum. Ah. Drückt die immer aus, wie so ein Pickel. Ja. Und das lege ich dann meiner Mama auf den Teller. Okay. Also. Ich beiß immer in der Mitte durch und dann gehe ich erstmal mit der Zunge in diese Teile. Lutscht aus. Ja, so mit der Zunge raus. Ja. Das war sexy. Das müsste man eigentlich sehen. Ja. Ich kenne das von anderen Produkten wie Kinder Maxi King. Auch erstmal ausgelutscht. Maxi King. Wo das dieses Karamell. Hat der Shaggy erfunden. Ja. Das zum Beispiel, ja, das lutsche ich auch. Was lutscht man denn noch? Oder kennst du Erfrischungsstäbchen? Oh ja, die da beißt man rein und dann lässt man sich die. Genau, dann gluckert man das Zitronenzeug oder Orange. Boah, Erfrischungsstäbchen habe ich, glaube ich, seit 15 Jahren. Wollen wir vielleicht, ach, da vergesst man eh, aber seit 25 Jahren mindestens. Ich glaube, ich hätte nur Lust, so, dass wir mal für eine Folge einfach so ein paar Snacks hier haben, wie Erfrischungsstäbchen, Katzenzüngchen, kennst du Katzenzungen? Diese Schokoladen, ja, die wie so Katzenzungen sind? So ein Großvater. Schokolade ist das. Genau, die habe ich immer von meiner Großtante tatsächlich auch bekommen. Dann Esspapier. Oh ja. Und so diese Brausegips. Weißt du, wo du diese Stick hast und dann in Brause. Dann wird die für die nächste Folge mal. Ich habe auch noch ein paar. Afrika. Kennst du? Afrika? Das heißt so, Afrika-Schokolade. Das heißt einfach Afrika. Das sind so Plättchen, knusprig. Ah, doch, drin. Ja. Ziemlich geil. Wie heißt das, Vitraletten? Diese kleinen Tabletten. Oh ja. Das würde ich noch mitbringen. Und was gibt's noch aus der Kindheit, was man vergessen hat? Manche Sachen mag man ja heute noch, aber. Viel hat man auch einfach vergessen. Frit. Frit. Ich hatte mal eine Frit-Phase vor 5 Jahren, die lagen immer beim Rewe an der Kasse. Und habe ich immer eine Packung Frit mitgenommen. Und in meinem Kopf war tatsächlich auch die Werbung noch von früher, wo einfach immer nur geschrien wird: Frit! Wow. Frit! Wow, ist das ein Kau. Wow, ist das ein Kau. Frit! Oh. Wow, ist das ein Kau. In der Richtung auch tatsächlich, Mao Am du fand ich. Du verlierst Bart. Ich weiß, ich du verliere noch viel mehr. Du zwirbelst zu viel. Mao Am oder die besseren Mao Am, Mamba. Nee, das sind die schlechteren Mao Am. Nee, jetzt sind die besseren Mao Am. Nein, nur weil sie größer sind, sind sie nicht besser. Doch, die sind weicher. Nee, Mao Am, viel besser. Mamba. Ah, Bullshit. Oh Gott, die Folge wird in die Annalen. Annal. Das unserer Podcast-Serie eingehen als die Streitfolge, weil du der Mao am Mamba-Streit. Was wollt ihr? Und da habe ich immer dann geschrieben, weißt du, mein Sporttrainer vor uns rumgerannt, was wollt ihr denn? Und dann war ich immer der Einzige, der gesagt hat, Mamba! Mamba! Und alle, fucking Jean-Paul. Will er wieder Mamba? Will einfach nur sich gegen irgendwas stellen, will einfach nur cool sein, deshalb. Hipster finden Mamba geil, so wie du Sega geiler findest als Nintendo und so ein Scheiß. Ich hatte tatsächlich als Kind Sega. Das haben wir noch ein paar Mal besprochen, du bist eher ein Sega-Kid. Du Loser. Ja, ich war schon immer bei den Outsidern. So. Ja. Also, auch, ich hatte auch meine Gang damals. Ja, deshalb hast du bis heute auch keine Freunde. Als ich durch die Eifel gestreift bin und Touristen überfallen habe, hieß unsere Gang auch die Outsider. Wir haben immer... Touristen Kohle abgezogen, um uns mehr Mamba und Pepsi Crystal zu kaufen. Pepsi Crystal. Die kriegst du halt leider nicht mehr. Ja. Achso, ist das ernsthaft? Gab's mal. Okay, kenne ich gar nicht. Was? Pepsi Crystal? Nee, nie gehört. Das ist ein Getränk der 90er. Ich dachte, es geht um Drogen jetzt. Nee, es gab Pepsi Crystal, die hieß auch so. Und der einzige Unterschied zur normalen Pepsi war, dass die durchsichtig war. Also, geil. Die war halt... nicht gefärbt. Die war nicht schwarz, sondern die war durchsichtig. Hat aber nach Cola geschmeckt. Geil. Pepsi Crystal. Warum gibt's das? Geiles Produkt. Müsste wiederkommen eigentlich. Okay. Kommt also schon. Ich würde mir eine Dose kaufen, wenn Pepsi nochmal... Hallo, Horst Pepsi. Vielleicht nochmal die Crystal als Sonderprodukt auf den Markt bringen. Frag mal Margot, deine Frau, was die davon hält. Muschi Pepsi. Frag mal Muschi Pepsi, ob sie nochmal die Crystal, ja. Da waren noch Zeiten, da war der Cola-Streit auch noch relevant. Da war Pepsi auch in Europa noch mit größer als Coca-Cola, aber noch ein ernsthafter Gegenspieler. Okay. Und sie hatten dann nicht komplett verloren. Weißt du, da war das noch so. Ja. Da war Pepsi noch so ein bisschen der Underdog, aber er konnte noch schaffen. Mhm. Aber jetzt haben sie keine Chance mehr. Das ist ähnlich wie man früher dachte, okay, wer da erfolgreicher war, war Burger King. Die haben McDonald's geschlagen. Die sind, glaube ich, mittlerweile gleich auf. Echt? Ich glaube schon. Okay. Und, ja, kann gut sein. Keine Pepsi Ahnung. Sah auch mal gut aus, haben sie aber nicht geschafft. Aber das liegt vielleicht auch am Produkt, weil Pepsi schmeckt tatsächlich ein bisschen schlechter als Coca-Cola. Ja, mir ist das relativ egal. Siehst du, da bin ich beim Mainstream. Ja. Also, aber eigentlich kaufe ich auch dann eher mal Cola als Pepsi, also Coca. Das ist ein Lacher, der erste Lacher heute. Hast du an die Kohlensäure gedacht? Ich könnte euch jetzt erzählen, was Peter heute gegessen hat. Ich weiß es selber nicht. Die Annabelle gebraten mit 2 Eiern, glaube ich. Bratkartoffel Annabelle mit 2 Eiern. Ohne Scheiß, es ist eine Stunde her, dass ich Abend gegessen habe und ich weiß es nicht mehr, was es gab. Das macht mich fertig. Das macht mir auch Sorgen. Vielleicht sollten wir eine kurze Pause machen, Peter. Bevor wir noch einen kleinen letzten Vlog machen. Ja, müssen wir. Dann gehe ich mal in mich. Sammeln kannst. Beruhig mich mal wieder ein bisschen. Jetzt komm mal ein bisschen runter. Ich bin nämlich komplett durch. Ich bin der fahrige Typ heute und du... Ja, langsam, langsam bin ich. Ah, das ist sehr gut. Das ist ja oft zu beobachten. Du nimmst meine Fahrigkeit auf, wie der gute Magnet. Mhm. Und ich werde immer fitter jetzt über die Folge. Okay. Und vielleicht liegt es auch an den 7 Bier, die du dir schon wieder reingeschraubt hast. Es waren 12. Ich verstecke immer jede zweite Flasche unter dem kleine, 7 große. Ja. Ja. Sind diese ganz kleinen, also noch kleiner als die, die mal in Frankreich und Italien, nicht nur 2er-Flaschen, sondern nur 1er-Flaschen. Favorit. Favorit. What's your favorite beer? Favorit. Yes, yes. Gut. Cool. Ich überlege, was ich zu Abend hatte. Du beruhigst dich mal wieder ein bisschen. Ja, ich komme ein bisschen runter. Und ihr seid wahrscheinlich im Alltag. Das ist ja immer das Schöne. Wir genießen unsere Freizeit. Ich fahre jetzt gerade schlecht gelaunt zur Arbeit. Oder schlecht steht gelaunt im Stau. Von der Arbeit. Irgendwo in Stuttgart am Innenstadtring steht ihr jetzt rum oder ihr sitzt in der vollen U-Bahn und ihr wisst genau, dass die alte Frau, die da hinten jetzt gerade genießt hat und der kleine Junge, der da vor euch hustet, eine von den beiden Personen wird euch einen ganz fiesen Virus reindrücken. Wascht euch die Hände, wenn ihr zu viele Stangen und Geländer angefasst habt und ja, schaff mal was. Bis dann. Oder so. Schön abmoderiert. Genau. Dafür kriegt ihr jetzt aber einen fetten Beat auf die Ohren, damit ihr wieder funktioniert. Und bleibt am Ball, haltet durch, wascht euch die Hände. Wir könnten ewig so weiter. Komm jetzt, verpisst euch, raus in die Pause. Du machst schon deinen Weg, Dude. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Also die laufen alle frei rum, weder in Ketten gefesselt und auch mit irgendwelcher Büserkappe am Kopf. Also das habe ich noch nicht gesehen. Also, aber jetzt ist der Arjen Robben da und jetzt... Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Also da ist schon einiges im Entstehen. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Aber man sieht, Louis van Gaal, er ist immer noch auf der Suche. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Also da ist schon einiges im Entstehen. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Aber man sieht, Louis van Gaal, er ist immer noch auf der Suche. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Also da ist schon einiges im Entstehen. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Aber man sieht, Louis van Gaal, er ist immer noch auf der Suche. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Beige. Ist das Kanada des Graus? Schön. Gut, oder? Ja. Finde ich schön. Schön. Wo waren wir? Wir haben einfach eine Pause gemacht, damit du dich sammeln konntest und über dein Essen nachdenken. Und ich habe ja gemerkt, dass du aus der Wanne ausgestiegen bist. Mir ist es immer noch nicht eingefallen. Ja, aber du wolltest, glaube ich, an Töpfen lecken, um den Geschmack nochmal nicht nur olfaktorisch, wie nennt man das mit Schmecken? Olfaktorisch ist ja riechen. Wie nennt man das mit Schmecken? Weiß ich nicht. Könnt ihr uns das bitte mal in die Kommis reinklatschen? Saborfaktorisch. Ich bin zu faul zum Googeln. Wir müssen eh den Podcast mehr dafür nutzen, dass wir mehr Wissen bekommen. Dass wir einfach mal auffordern, dass die Leute uns einfach in die Kommentare... Schreibt uns doch mal einfach interessante Sachen. Wir wollen ja auch dazu lernen. So. Ja, es hört eh kein Schwein mehr zu. Also komm. Ach, eine Person hat durchgehalten. Die geht jetzt... Jetzt geht Facebook auf. Die sitzen alle im Auto oder in der U-Bahn. Ja, stimmt. Siri, öffne Facebook. Siri, schreibe. Fun Fact, Doppelpunkt. Und jetzt müsst ihr kreativ werden. Ja, bitteschön. Lustig werden. Ein Service vom Potato Pool. Machen wir UK oder DE? Nee, wir machen .eu. .eu, ja, ganz aber schlecht. Die Briten wollen ja wieder in die EU zurück. Wir machen .eu. PotatoPool.eu. Ja, .eu. Ja. Sehr gut. Bitteschön. Du hast noch eine Arztgeschichte, oder? Damit können wir doch heute rausgehen. Ja. Hast du eben gesagt. Ist es schön? Ja, also es gab endlich mal Action ein bisschen wieder. Nee, ich bin zum Doc und wollte mal wieder Fotos machen. Neue Röntgenbilder. Einfach so, oder wie? Ja, muss man doch machen. Für deine Skelettsammlung. Ja, hä? Die Bewerbungsfotos habe ich neulich auch gebraucht, weil das alte viel zu alt war. Ja. Und dann musste ich ein neues machen. Und da muss man auch immer noch ein Röntgenbild mitschicken. Röntgenfotos muss auch. Ja, ach so, deswegen finde ich seit 5 Jahren keinen Job mehr, weil ich immer die Röntgenfotos vergesse. Ganz genau. Also, oder weil deine veraltet sind. Glaubt dir keiner, dein 25-jähriges Skelett. Ja, ich lege keine bei, tatsächlich. Also vielleicht sollte ich mal welche beilegen. Ja, Ich habe welche gemacht, es war sehr schön. Und jetzt habe ich die. Und es ist umsonst beim Arzt, witzig, oder? Kann man einfach reinlassen und sagen, ich hätte gerne nochmal Röntgen. Ja, ich war beim Fotograf, also der hat mein Gesicht fotografiert. Ja. Der wollte irgendwie 36 Euro dafür haben. Ja, aber kann man sein... Der Arzt wollte gar nichts. Kann nur man irgendwie, meine, so ein Stück Plastik mit... Ah, wo auch ein Foto drauf ist. Ja. Verrückt, gell? Da fragt man sich natürlich, wie ist das erste Foto auf deinen Ausweis gekommen, um dich auszuweisen, um die Fotos machen zu können. Ist auf deinem Versicherungsausweis auch ein Röntgenbild von deinem ganzen Skelett drauf? Ja, klar. Weil das ja, macht ja gar keinen Sinn von deinem Gesicht. Ja. Sondern da. Die wollen ja dein Skelett sehen. Ja. Ja. Gucken sie sich das an. Ah, okay. Kommen sie rein. Fand ich auch schön, als man früher noch gesagt hat, au, oh, sie brechen mir mein Skelett. Finde ich einen schönen Ausspruch. Ja. Ja, hat man das gesagt? Ja, so im 17., 18. Jahrhundert hat man, glaube ich, nicht von Knochen, sondern vom Skelett geredet. Ah ja, mein Skelett schmerzt. Finde ich schön irgendwie so. Ja. Ja. Naja, auf jeden Fall war ganz witzig. Mehrere Menschen haben versucht, mein Geschlechtsorgan, das Geschlechtsorgan, habe ich jetzt gelernt, ist alles. Ja, also Penis und Hodensack. Ich dachte, das sind die Geschlechtsorgane. Der Penis ist ein Organ, der Hodensack ist ein Organ. Nee, das ist eine Einheit. Ja, das ist das Geschlechtsorgan. Nicht die Geschlechtsorgane, sondern das Geschlechtsorgan. Ja, hätte ich aber auch das Geschlechtsteil. Das habe ich auch immer schon gern gesagt. Ja, aber damit meinte ich immer nur meinen Penis. Aber die Hoden gehören auch dazu. Super. Ja. Auch weil der Penis-Counter endlich steigt. Ja, endlich wieder Penisse. Ja, also das dein Geschlecht. Genau, das haben sie in Blei eingepackt, weil da gibt es nichts zu Röntgen, haben sie gemeint. Okay, wenn ihr meint. The Brits call it Boner. Boner. Ja, das war, ich glaube, ich weiß nicht, ob die alle volljährig waren. Okay. Das ist ein bisschen. Also da waren mehrere Personen, die dein, dein Ding. Drei. In Blei gewickelt, in Blei gegossen, Bleiabguss. Aber das ist doch mittlerweile verboten. Bleigießen ist doch mittlerweile verboten. Ärzte dürfen das noch. Ärzte dürfen noch Blei gießen. Ja, das ist für medizinische Zwecke freigegeben. So und dann haben sie deinen Penis mit dem Blei im Wasser getrunken und haben gesagt, sieht aus wie ein Penis. Nee, es war so eine Wanne voll flüssigen Blei und da musste ich es reinhängen. War das schmerzhaft oder? Nein, nein. Hast du das Blei wieder abbekommen oder hast du jetzt einen Bleipenis? Ja, so ein Klumpen. Bleibt dazu. Es bleibt. So, ja. Ey. Ey. Oh. Ja, siehst du mal. Das war geil. Und ein geiles Foto habe ich gekriegt. Cool. Ja. Aber der Penis ist dann ausgespart, da ist einfach so ein weißes Ding von Blei, oder wie? Nee, ein schwarzer. Also okay, ein schwarzer Fleck. Dunkel, ja. Ja. Ein großer schwarzer Fleck. Natürlich. Riesig. Nee, ist eigentlich aber nicht der Rede wert. Welches haben die dann, ich bin tatsächlich jetzt mal ernsthaft interessiert, haben die da so eine kleine Bleischürze für Penisse? Also nee, das ist erstmal eine Bleischlauch. Eine Socke. Okay, eine Bleisocke. Also die ist dann, wird wahrscheinlich entsorgt danach. Meinst du wirklich, so viel Blei immer weg? Nein, nein, nein, diese Socke. Ach so, okay. Ach, du kriegst erst eine Socke. Eine Einmalsocke. Ja. Die ist aus, nicht aus Metall, sondern aus Stoff. Dann haben die Red Hot Chili Peppers früher bei diesem berühmten Bandfoto, wo sie alle nur eine Socke über den Penis tragen, vielleicht kamen die gerade vom Röntgen. Vielleicht ist das auch alles Zufall. Wahrscheinlich, ja. Ja. Es gibt auch Penissocken für Läufer. Ehrlich? Ja. Damit die nicht so reiben, oder wie? Ja, wegen Kälte. Also wie ein Handschuh einfach über dein Geschlechtsorgan, Singular. Ja, schön. Und gibt es beim Röntgenarzt natürlich auch. Ja. Und dann kommt dieses Bleigewand da drumrum und dann noch ein Slip. Okay. Ist das so eine kleine Weste, oder was kriegst du dann? Ja, so ein Ding. Und auf dem Schild im Umkleidezimmer, bevor man in den Röntgenraum geht, da wo ich mich frei machen musste, war dann auch beschrieben, wie das gleich abläuft. Okay. Und da war dann so, es gibt auch M, L und XL. Okay. Und dann stand auch die Farbe dabei. Ja, das ist aber auch schon ein bisschen, die sehen doch, wie groß der Penis ist, die müssen dir doch nicht die Größe sagen. Ja, aber das ist Standard, ich weiß, vielleicht war das auch für die Arzthelfer-Leute, ach so, ja. Diese Infos. Da stand dann immer dabei, klein von, was weiß ich, 6- bis 9-Jährige. Ah, ist okay. Dann rosa, Mittel für, was weiß ich, 9- bis 16-Jährige ist grün und ab 16 ist blau oder so. Und dann gehst du da rein und denkst so, oh Gott, hoffentlich kriege ich nicht die grüne oder die rosa Socke. Ja, nicht die rosa Socke. Yes, ich habe den Erwachsenen. Ich habe den Erwachsenen Prügel, die Prügelsocke. Ja, spannend. Aber wie sieht denn dieses Westchen aus? Ich stelle mir irgendwie süß vor. Ja, das ist, nee, das ist einfach nur so ein... Mit so einem kleinen Klettverschlüsschen noch. Wie oder? So ein Kühlding, das du um eine Sektflasche machst. Ah, ja. Ein bisschen. Mit ja, so spannend. Wellen. Also finde ich aber ganz gut, dass sie den Hoden nicht komplett durchstrahlen. Also ich glaube, die Penis würde weniger ausmachen. Ja, als es geht ja um Hoden, ja. Fruchtbarkeitsquatsch ja. und so. Und Krebs. Und, aber ja. die haben tatsächlich dann drei Arzthelferinnen. Ja, das kamen andauernd neue. So eine riesen Gang. Also so. Die waren, also zwei davon waren, glaube ich, sehr jung und noch in Ausbildung wahrscheinlich. Und am Ende kam auch noch der Arzt dazu. Da haben sie es von ihm nochmal abnehmen lassen. Das war ganz geil. Schön eingepackt. Also. Ja, das ist gut so. War ein bisschen aufziehen noch, das war dann ja. was anderes. Frau Tütenstöpper. Den haben sie wirklich schön. Tütenstöber. Sie haben ihrem Namen wieder alle Ehre gemacht, Frau Tütenstöber. Ja. Ist das, kann man das als sexuelle Action zählen? Medizinisch sexuelle Action? Das Medizin. Weil das ist einvernehmlich, aber nicht wirklich sexuell. Nee, aber einvernehmlich. Und es geht um deine Geschlechtsorgane. Ja. Damit ist es auf jeden Fall besser, also es ist nicht so gut wie echte sexuelle Action, aber besser als Vergewaltigung. Also uneinvernehmliche sexuelle Action. Ja. Also irgendwo dazwischen, oder? Kann man es ansiedeln. Ja, das ist irgendwo so auf derselben Ebene wie Prostitution, nur mit Gesundheit. Weil... Nee, das ist... Ah nee, du hast ja gar nichts gezahlt. Ja, doch, weil, meine Krankenkasse hat ja was bezahlt. Ja gut, das ist dann wie... Also, du kannst ja auch nicht in ein Freudenhaus gehen und sagen, hier, das ist mein Barmer-Kärtchen. Ja, also irgendjemand hat... Es wurde dafür, auf jeden Fall, ist dafür Geld geflossen. Ich hätte gerne hier Flatrate, da zahlt die Techniker Krankenkasse. So, nach dem Motto. Es gibt ja tatsächlich Sexualassistenten für Körperbehinderte. Ja, das ist mir bewusst. Und die zahlen auch die Krankenkasse. Also das ist ja, Prostitution, klar. die von der ja. Krankenkasse gezahlt wird. Naja, also, ob da Prostitution oder körperliche ja. Notwendigkeit ist. Dein Prügel musste halt auch von... Was war Prostitution nochmal? Prostitution. Nee, Hure, nee. Hurenherrschaft, Huren, Huren, Bürokratie. Ah, boah, die History-Folge. Eine Pornokratie. Pornokratie, genau. Und Porno heißt Hure. Ja. Ja. Guck, hat auch nichts, eigentlich nichts miteinander zu tun. Wir haben auch nichts von Professor Josh naja, in der History-Folge. Doch, ein bisschen ja. Ey, das ist ein Jahr, aber ich bin ja. auch immer schockiert, die CIA-Operation in Worms so abgetan hat. Ja, naja, als wäre es aber schöne passiert. Geschichte. Aber war dein Röntgen dann erfolgreich? Hast du ein schönes Bild jetzt? Haben ein geiles Bild. Nicht gebrochen. Okay. Das war eine gute Nachricht. Du hattest Sorge, dass deine... Ich habe mir den Arsch fast gebrochen. Also den Steiß angeramst. Ich finde Arsch klingt witziger. Lass es uns Arsch nennen. Ich habe, ja genau, ich habe ja. mir meinen Arsch geprellt. Der okay. medizinische Fachbegriff, den er benutzt hat, ist nicht gebrochen, ist gescheit geprellt. Gescheit geprellt. Also gescheit geprellt. Das ist ja. nicht geprellt, sondern gescheit geprellt. Ich hatte auch mal eine gescheite Rückenprellung, Rippenprellung tatsächlich. Gescheit. Da war auch nichts gebrochen, aber... Aber da gescheit wurde, geprellt. Da wurde ich aber nicht geröntgt, war viel angenehmer. Da hat der Orthopäde halt, bei dem ich war, einfach mal so schön mit seinen Fingern über meine... So eine Rippenprellung ist ja auch, du kriegst ja deinen Oberkörper eigentlich gar nicht mehr bewegt. Dann ja. ist er so schön mit den Fingern über diese angeprellten Rippen so drüber gestrichen. Ich spüre da nichts, wo gebrochen sein sollte. Da können sie froh sein. Ich war kurz vorm Sterben tatsächlich, den Schmerztod. Wenn dir da immer so Finger über jede einzelne Rippe, die einfach höllisch wehtun, noch drüber streicht. Na, no, sieht ganz gut aus. Und ich hatte tatsächlich diesen Schmerzschweiß. Ja, kenne ich. Bei mir war es ähnlich, nur geiler. Also er musste auch die Stelle finden an meinem Steiß, wo es... wo der Schmerz ja. ist und hat dann halt gedrückt und dann hier, ja, ein bisschen tiefer. Ist hier, ja, leider ein bisschen tiefer, musste ich ach dann so. Sagen. Leider. Und dann habe ich, also er war natürlich hinter mir, ja. ich habe schon seine Augen rollen gehört. Dann musste er sich umziehen, Handschuhe anziehen und dann konnte er weitersuchen nach der schmerzhaften Stelle. Und irgendwann habe ich einfach gesagt, ja, hier ist es. Okay. Weil irgendwie war schwer zu lokalisieren, es tut ja. einfach überall weh. Ja, ja. Aber ist geil, Steißbein verletzt hat den Vorteil, Es ist scheißegal, ob ich sitze, stehe oder liege, es tut einfach immer weh. So ist auch Rippenprellung. Ich glaube, vielleicht ist dann generell sind fantastisch. Den Rumpfprellen macht dir immer Spaß, weil es tut wirklich immer weh. Also, ja, genau. Das Schöne bei meiner Rippenprellung war auch tatsächlich, dass ich die am ersten, als ich mir sie geprellt habe, hat es noch gar nicht so weh getan. Da habe ich gedacht, oh fuck, hat aber ganz schön weh getan. Ich bin beim Snowboarden einfach nach vorne gefallen und auf meine Faust gefallen. Du bist so cool. Ja, so ist es halt passiert. Ja. Und dann bin ich weitergefahren, den ganzen Tag noch. Den ganzen Tag Snowboard gefahren, am Tag danach aus den Alpen wieder nach Stuttgart gefahren und habe da schon gemerkt, oh, das zieht aber so ein bisschen. Und so abends ins Bett gegangen und habe gedacht, oh, das zieht jetzt aber schon relativ heftig. Mhm. Und am nächsten Tag konnte ich mich halt einfach nicht mehr bewegen. Also es hat sich so anderthalb Tage Zeit gelassen, um wirklich schlimm zu werden. War bei mir auch so. Und war dann aber auch lange schlimm irgendwie. Also so eine gute Woche war ich eigentlich wie so ein... Ja, bei mir ist jetzt auch eine Woche ziemlich genau. Ja, letzten Samstag ist passiert. Und es wird eigentlich jeden Tag schlimmer. Ach, noch immer schlimmer. Ja, irgendwann, als es schlimmer wurde, dachte ich, komm, jetzt gehe ich mal zum Doc. Also ich bin jetzt irgendwie nach 5 Tagen zum Doc. Und ja, er hat gemeint, ich darf alles machen, sogar Fahrrad fahren. Oh, schön. Also ich darf alles machen, es kann nichts passieren. Fahren Sie Rennrad mit einem ganz kleinen Sattel, harten Sattel. Genau, darf ich machen, tut halt weh. Das können Sie schon machen. Das ist halt die beste Verletzung, es tut einfach immer weh. Ja. Also das ist, wenn du irgendwie deinen Arm gebrochen hast, dann tut er mal auch nicht weh, oder? Weiß ich nicht. Ich hatte auch noch nie was gebrochen, leider. Ja, leider, schade. Würde jetzt auf Holz klopfen. Würde auch Zeit. Nee, man kennt die Erfahrung ja nicht. Aber wenn du jetzt auf Holz klopfst, brichst du dir wahrscheinlich deine Finger. Ja, deswegen klopfe ich diesmal nicht. Ich will auch nicht nächste Folge dann sagen, oh, jetzt habe ich mir den Arm gebrochen. Das wäre sehr unangenehm. Aber da tut wenigstens nur der Arm weh und dann kannst du irgendwie entlasten. Aber Steiß ist Steiß. Das tut einfach immer weh. Oder super. Wie? Also ich kann es empfehlen. Ja. Okay. Das ist kein absoluter Albtraum. Cool. Ja, vielleicht rutsche ich ja gleich, wenn ich aus der Wanne steige, jetzt wenn wir aufhören, auf den Fliesenbrunnen, den deine Mutter wieder heute hervorragend geputzt hat. Ja, nicht schlecht, oder? Ja. Du, sollen wir zum Abschluss noch, wir machen ja immer die Jahresvorhersage, wer stirbt, 2019. Stimmt, das ist ja Januar, ja klar. Ich bleibe mir treu und nehme wieder Thomas Gottschalk. Haben wir nicht schon Leute in den Tod geschickt in der zwischen den Jahren-Folge? Weiß ich gar nicht. Ich habe, glaube ich, Theo Weigel gesagt. Oh ja, stimmt. Dann haben wir ja unsere. Ich habe wahrscheinlich Thomas Gottschalk. Wahrscheinlich, gesagt. Ja. Tommy, ich wünsche mir das nicht, aber wenn passiert. Toi, toi, toi, Tommy. Tommy, halt durch. Und Theo Weigel, kauf dir einfach mal einen scheiß fucking Langhaarschneider und geh da einmal drüber. Wirklich. Das ist nicht so schlimm. Du bist so ein oberflächliches Schwein. Hast du mal die Augenbrauen gesehen? Hey, es gibt Leute, die stehen drauf. Ja, vielleicht. Trotzdem, ich würde dir auch einen schicken. If it exists, there is a fetish. Fetisch. Fetisch. Glaubst du jetzt selbst den Fetisch? Oder die Frau? Ja, die Girls lieben's. Ich könnte mir seine Augenbraue gut als Bartkamm vorstellen. Aber das wird für die nächste Folge. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Wollen wir heute mal einfach so rausgehen, indem wir immer weniger reden. Noch. Und die weniger. Leute schon überlegen, soll ich denn auf Pause? Oder wir bringen noch eine Bomben-Story. Vielleicht kommt noch eine. Ich habe keine mehr. Ja, ich auch nicht. So, das wäre jetzt zu erzwungen. Ja. Außerdem ist ja der Anfang der Kanada jeder Podcast-Folge. Und nicht das Ende. Weil dann ist ja alles vorbei. Das Ende ist das Syrien des Podcasts. Nee? Macht keinen Sinn. Nee. Neuseeland? Ja, ist ja oft ja. Also, das Ende ist in Neuseeland. Das ist okay. Das ist jetzt halt einfach vorbei. Wir bringen diesen Monat vielleicht noch eine Gebärdensprachenfolge raus. Ja, könnt ihr einfach downloaden dann. Die kommt als Audio, die Datei tatsächlich. Mal gucken, wie das funktioniert. Gibt es aber nur in den gehörlosen Foren. Ja. Gehörlose.at. Und natürlich auf unserer neuen Seite potatopool.eu. Ja, ja. So ein dynamisches Ende hatten wir noch nie. Fühlt euch geküsst und warum auch immer die englischsprachigen Leute sagen, ich küsse eure Augen.